Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gotteskinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gotteskinder heißen sollen. Du mein Trost und süßes Hoffen, lass mich nicht länger meiner Pein. Mein Herz und Seele sind dir offen, o Jesu, ziehe bei mir ein. Himmelslust, du Erdenwonne, du Gott und Mensch, du Morgenglanz, ach komm, du teure Gnadensonne, durchleuchte meine Seele ganz, o als wenn es deine Wiege wär, dann wär in Wahrheit mir gegeben ein selig Ende meiner Pein. Ach Herr, dass du in mir kannst leben, erst in mir geboren sein. O Heiland, stille mein Verlangen, Kommens Seligkeit, voll Demut will ich dich empfangen, mein Herz und Seele sind bereit, mein Denken, Herr, und all mein Sinnen ganz dein. Oh, yeah.